Mama, ach ja. Mit 80 bekam sie noch einen Weisheitszahn und jetzt sagt man, es geht zu Ende. Es ist entsetzlich, wie die Welt sich ändert. Geliebter Joey, ich habe es soeben erfahren. Möge sie in Frieden ruhen. Was für ein Tag. 22. Februar 1913. Wie kommt es, dass ein Begräbnis einem immer den Sinn für Komik schärft und so aufheiternd wirkt? Dieses heute war ein voller Erfolg. Kein Horrorbegräbnis, keine schwarz gekleideten, schniefenden und in künstlichem Schmerz schwelgenden Trauergäste. Niemand wusste davon außer mir, Granville Barker und dem Leichenbestatter. Da ich ihr nicht eine prächtige Prozession mit wehenden Fahnen und prallem Leben und triumphierender Musik bieten konnte, war es so mit uns dreien am besten. Der Sarg war mit einem violetten Tuch bedeckt, nicht mit einem schwarzen. Den Text der Begräbnisliturgie muss ich einmal neu schreiben. Es gibt Stellen darin, die toter sind als sämtliche Toten, für die er je gelesen worden ist. Immerhin ist er bei all seinen Mängeln das Schönste, was man noch vorlesen kann, und der Pfarrer leierte ihn nicht herunter, wie es gewöhnlich geschieht. Bei der Stelle Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, ging eine Tür auf und der violette Sarg bewegte sich auf geheimnisvolle Weise hindurch und verschwand, während die Tür sich schloss. Die Leute glauben, dies sei die Tür zum Verbrennungsofen. Aber das stimmt nicht. Ich ging hinter die Kulissen, nachdem der Gottesdienst vorbei war, und sah, wie es in Wirklichkeit hergeht. Die Leute haben Angst, sich das anzusehen, aber es ist wunderbar. Ich fand da den violetten Sarg gegenüber einer weiteren Tür, und das war nun wirklich eine Ofentür. Als sie sich hob, sah man ihn ein einfaches Kämmerchen aus Zement und Schamottsteinen. Keine Hitze, kein Geräusch, keine Flamme, kein Brennmaterial. Es sah kühl aus, sauber und sonnig. Dann bewegte sich der violette Sarg wieder und rückte hinein, die Füße voran. Und siehe da, die Füße gingen plötzlich in herrlichen granatroten Flammen auf, wunderbar, ohne Rauch und eifrig züngelnd wie die pfingstlichen Feuerzungen. Und als der ganze Sarg eindrang, wurde er über und über zu Flammen und meine Mutter wurde zu einem schönen Feuer. Die Tür fiel zu. Man sagte uns, wenn wir alles Übrige sehen wollten, sollten wir in anderthalb Stunden wiederkommen. Der Abschluss des Ganzen war von fantastischer Komik. Mama hätte das enorm genossen. Als wir zurückkamen, blickten wir durch eine Öffnung im Flur hinab und sahen in eine geräumige Küche mit einem großen Zementtisch und zwei Köchen, die sich daran beschäftigten. Sie hielten kleine Zangen in den Händen und pickten geschickt und eifrig Nägel und Reste von Sarggriffen und Knochen aus Mamas bescheidenem Aschenhäufchen heraus. Mama selbst beugte sich in diesem Augenblick über meine Schulter und schüttelte sich vor Lachen. Dann fegten sie alles in ein Sieb zusammen und siebten es durch, sodass ein Häufchen Staub und ein Häufchen Knochenreste übrig blieben. Und Mama flüsterte mir ins Ohr, möchte wissen, welches von beiden Häufchen ich bin. Und diese erheiternde Episode war der Abschluss. Außer, dass man noch die Knochenreste zu Pulver malte und auf einem Blumenbeet verstreut. O Grab, wo ist dein Sieg? Und so, gute Nacht, Freundin, die du weißt, wie es einem mit der Mutter geht und vieles andere. Ich habe viel nachgedacht. Ich liebe das Gefühlvolle, das Gefühl für Jugend, für Liebe, für Religion. Und ich liebe auch Akrobaten, die auf dem Drahtseil oder auch die Geistigen wie dich. Oh, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, alle Wege führen zu dem Loch in der Erde oder zur Tür im Ofen, mehr weiß ich nicht.